Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und da sind wir wieder live. Willkommen bei 1 Live, Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid und wir haben heute eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über welches Thema, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und die erste Anruferin heute Nacht heißt Gabi und Gabi ist 43 Jahre alt. Hallo Gabi. Hallo Domian. Hallo Gabi. So, über was reden wir beide? Ja, ich möchte eigentlich aufmerksam machen über eine Krankheit, die noch nicht sehr bekannt ist, aber die Dunkelziffer, so wie es aussieht, sehr, sehr hoch ist. Die heißt rheumatische Sapho-Syndrom. Habe ich noch nie gehört. Genau, um das geht's. Hast du die Krankheit? Ja, ich habe sie. Was ist das für eine Krankheit? Beschreib sie. Das ist eine Krankheit, die meistens im Jugendalter losgeht. So meistens so in der Pubertät, manchmal auch schon vorher. Anfangen tut es mit einer Rückenmarksentzündung. Oh, das klingt aber schmerzhaft, oder? Ja, die geht aber relativ kurz und ruht dann. Also meistens hat man Kreuzschmerzen und weiß nicht, woher sie kommen. Kein Arzt kann auch sagen, woher sie kommen. Und das verschwindet dann wieder. Und dann schläft es eine ganze Zeit meistens. Ja. Und bricht dann ja so im jungen Erwachsenenalter wieder aus. Und was passiert dann? Also so die ersten Anzeichen sind, dass man Pusteln, so eitrige, ganz kleine Pusteln an den Händen hat und an den Fußsohlen. Dann die Psoriasis gehört dazu. Was gehört dazu? Schuppenflechte. Schuppenflechte, ja. Dann gehört bei Jungs oft die Akne dazu, eine sehr starke Akne. Ja. Das haben Mädchen seltener. Und dann geht's los, also es gibt da zwei verschiedene Arten, ein Thorax-Sapho. Das heißt? Das ist im oberen Bereich, also im Sternum, im Brustbein. Ja, ich merke schon, du bist aber mit den ganzen Fachbegriffen sehr bewandert. Ja, in der Zwischenzeit schon. Ja. Wie ist denn bei dir die Situation im Moment? Du bist jetzt 43 Jahre alt. Ich bin 43, Wie stellt sich die Krankheit bei dir dar? Ja, also ich habe 40 Operationen hinter mir. 40 Operationen? Ja. Und woran hat man dich operiert? Also ich habe 29 Unterleibsoperationen, was man nicht genau weiß. Also man kann es noch nicht genau zuordnen, ob es auch von der Krankheit mitkommt. Was hat man denn am Unterleib operiert? Ich hatte immer so kindskopfgroße Zysten. Kindskopfgroße Zysten, ja. Im Unterleib? Ja, die eingeblutet sind. Und die musste man dann halt immer operativ entfernen. Und dann habe ich mit 36 mir den letzten Eierstock rausmachen lassen. Und dann war natürlich Ruhe. Ja. Das ist ja eine Art, so habe ich es gerade am Anfang verstanden, eine Art rheumatische Erkrankung. Richtig, genau. Deshalb ist es nicht klar, ob diese Zysten damit zusammenhängen. Denn das wäre mir neu, dass es so Erscheinungsformen des Rheumas gibt. Ja, also sie sind sich da noch nicht sicher. Wie gesagt, es sind noch keine gesicherten Erkenntnisse, ob das damit zu tun hat, durch die Entzündlichkeit einfach. Und die anderen Operationen, wo haben die stattgefunden? Also mir fehlen zwei Halswirbelrippen. Die haben mir oben die Arterie abgedrückt. Also es finden überall im Körper Entzündungen statt. Und dadurch sind Knochen Zubildungen. Also nicht wie bei Osteoporose, dass sich verdünnt, sondern es verdickt sich. Ja, und das wurde dann operiert? Genau, dann wurden mir die Rippen entfernt, das war dann erstmal gut. Dann ging es mit der Schulter weiter, im Schulterdach, dass dieses dann zugewachsen ist im Prinzip und man das immer wieder aufmachen musste. Dann ist doch dein Körper, wenn ich dich jetzt mal so also nackig sehen würde, völlig übersät mit Operationsnarben. Ja, es geht noch. Also die Ärzte, muss ich sagen, haben sich sehr bemüht, dass das so gering wie möglich geht. Ja gut, aber 40 Operationen, das ist natürlich Wahnsinn. Ja, schon heftig. Das klingt auch alles sehr schmerzhaft. Leidest du unter großen Schmerzen? Ja, also ich muss sehr starke Medikamente nehmen. Immer. Morphium seit 10 Jahren. Kannst du dich denn so normal bewegen? Nee, nicht ganz mehr. Also es ist schon etwas weiter fortgeschritten und also ich kann die Arme nicht mehr über Kopf nehmen, geschweige denn hinten am Rücken. Dann. Aber du kannst gehen schon. Gehen kann ich, wobei es bei mir jetzt gerade anfängt, auch in den unteren Bereich abzugehen, also ins Hüftgelenk und in den Oberschenkel. Wenn es ganz schlimm sich weiterentwickelt, wirst du irgendwann im Rollstuhl sitzen oder gar ganz bettlägerig sein? Also wenn es sich extrem weiterentwickelt, dann ist es so, dass man an Krücken geht. Im Rollstuhl kenne ich jetzt noch niemanden, dass er da gelandet ist. Einfach weil heute sie dran sind, die Krankheit zu erforschen und es zwar noch keine Medikamente gibt, die dafür zugelassen sind, aber sie Medikamente finden von anderen, von Morbus Bechterew zum Beispiel, ein TFN-Blocker, hilft sehr, sehr gut. Ach so. Ist das aber heißt, nicht zugelassen. Muss man immer, Also man kann da schon was machen, aber... Ja, man kann es ein bisschen lindern und aufhalten, kann man aber dann, heilen nicht. Ja, kann man denn diese Erkrankung sterben? Nee, also rein literaturmäßig nicht. Nicht, also man ist es eine rein quälende Erkrankung, qualvolle Erkrankung. Ja. Und ich finde es halt sehr schade, dass es so unbekannt ist, auch unter Ärzten. Ist es noch sehr unbekannt und deswegen habe ich gedacht, ich rufe dich heute Abend mal an. Ja, das ist natürlich, finde ich, sehr, sehr gut, weil manch einer, der vielleicht ähnliche Symptome hat, im Dunkeln, im Nebel tappt und nicht genau. Sagst du den Krankheit nochmal mit den Namen, wie die heißt? Das ist Rheuma-Safo-Syndrom und hinten dran noch CRMO. Ja. Bist du verheiratet? Hast du Familie? Ich bin geschieden. Weil man das einfach, diese vielen Operationen haben ihn auch sehr belastet und das ging dann einfach auseinander. Also wir haben es beide, also auch ich war nicht mehr fähig, eigentlich eine Ehe zu führen. Wegen der Krankheit? Ja, ich war einfach so fertig unten. Hast du Kinder? Nein. Nein. Ich gehe auch davon aus, dass du nicht mehr berufstätig sein kannst. Richtig, ich bin berendet worden vor 10 Jahren. Das heißt, ist vor 10 Jahren schon? Ja. Also kann man sagen, dass dein ganzes Leben sich um diese Krankheit dreht und du seit Jahrzehnten damit beschäftigt bist. Ja. So kann man sagen. Also ich gehe regelmäßig in eine psychosomatische Klinik. Das würde ich auch jedem anderen empfehlen, der auch andere Krankheiten hat, die einfach sehr heftig sind. Das hilft wirklich sehr. Glaubst du denn, dass es da auch eine seelische Komponente gibt bei dieser Erkrankung? Ja. Ja. In der Zwischenzeit ja. Ja. Mhm. Wie bei vielen derartigen Erkrankungen hat die Seele einen großen Einfluss darauf. Ja. Nicht nur, aber auch, ne? Auch, ja. Also sie hat schon einen Anteil drin. Ich denke, also ich kann es an mir feststellen, wenn ich wirklich gut drauf bin, kann ich Dinge machen, die ich sonst nicht mache. Ich muss es danach zwar oft büßen, aber ich kann sie machen. Verstehe. Und wenn man nicht gut drauf ist, kann man einfach doch weniger machen und sie hat einen mehr im Griff. Ja, du musst immer Schmerztabletten nehmen, also Morphine. Ja, ich nehme sehr starke Morphine. Ohne geht gar nicht. Nein, also ohne könnte ich mich nicht bewegen. Ja. Dann noch Neuroleptika dazu für die Nerven, weil die Nerven werden natürlich auch betroffen. Was ja auch alles belastend für den Körper ist, ne? Diese starken Medikamente. Ja. Aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Sonst hättest du die Schmerzen. Und wenn man gut eingestellt ist, also einen guten Rheumatologen oder Rheumatologin hat, Schmerztherapeut gehört dazu, ein guter Hausarzt, der kommuniziert mit den anderen Ärzten und einen guten Orthopäden dann noch dazu. Also es muss wirklich so ein Paket sein, die miteinander arbeiten. Also Gabi, wenn jemand vielleicht noch Fragen hat oder so, können wir den Kontakt zu dir herstellen? Gerne. Es gibt auch eine Selbsthilfegruppe. Ja. Ja. Und also unter SAFO, Selbsthilfegruppe SAFO, findet man die ganz leicht. Aber gerne dürfen Sie mich anrufen. Also sehr gut, wirklich gerne. Sehr gut. Dann danke ich dir für den Anruf und die Informationen und wünsche dir gute Besserung und dass die Krankheit nur, wenn, sehr, sehr langsam fortschreitet. Dankeschön und euch noch einen schönen Abend. Dankeschön, Gabi. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Danke. 0800 220 50 50. Das ist unsere Nummer, unter der ihr uns hier kostenfrei erreichen könnt. Und hier ist Benjamin und Benjamin ist 31. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Benjamin. Ja, Julian, oh. Hi. Um was geht es? Ich komme mit der Trennung von meiner Freundin nicht klar. Die hat mit mir vor 4 Wochen Schluss gemacht. Wir waren 4 Jahre zusammen. Mhm. Wir haben auch in den ganzen 4 Jahren zusammen gewohnt. Mhm. Und vor 4 Wochen sagte sie mir dann, sie liebt mich nicht mehr. Von heute auf morgen? Nee, das kann man nicht so direkt sagen. Also wir haben schon längere Zeit Probleme miteinander gehabt. Also wir kannten unsere Probleme auch. Also wir haben uns einfach nicht mehr um unsere Beziehung beziehungsweise um uns selber gekümmert. Ja, das heißt... Wir haben das sehr schleifen lassen und es ist eingeschlafen im Prinzip. Ja, also du warst nicht mehr so sehr interessiert an ihr und sie nicht mehr so sehr interessiert an dir. Wenn man es mal so ganz klar sagt. Kann man so sagen, ja. Ja, und... Mhm. Ja, und da sind anscheinend dann, wie gesagt, wir kannten unsere Probleme, wir haben beide nichts dran geändert. Und dann hat sie die Konsequenz draus gezogen. Richtig. Und hat gesagt... Und hat mich damit im Prinzip wachgerüttelt. Ja. Sie hat dann gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Ja. Genau. Also ich war eine Woche lang unterwegs. Ja. Bin dann nach Hause gekommen. Wir haben uns sehr aufeinander gefreut. Wir haben miteinander geschlafen. Mhm. Und sie hat dann mittendrin angefangen zu weinen und sagte mir, dass sie mich nicht mehr liebt, dass sie nichts mehr spürt. Mhm. Und das war dann natürlich schon ein Schock, obwohl ich ja natürlich auch in der letzten Zeit mich hätte darauf vorbereiten können, wenn ich klar gedacht hätte. Hat sie das denn auch mit einer Kritik verbunden, das Ganze an dir? Nein. Das nicht? Nee, also ihr tat das unwahrscheinlich leid, glaube ich auch. Und natürlich ist es für sie auch nicht leicht. Hat sie denn einen neuen Freund schon? Ich glaube, nein. Nein. Also das kann ich natürlich nicht zu 100% sagen, aber... Ist sie sofort dann danach ausgezogen? Nein, ich bin bei ihr ausgezogen. Also wir hatten schon eine gemeinsame Wohnung. Mhm. Und ich bin dann am nächsten Tag zu meinen Eltern gefahren. Also 150 Kilometer ungefähr weiter weg. Und da bist du jetzt auch? Da bin ich jetzt auch, genau. Und wenn man 4 Jahre zusammen wohnt, dann hat man einen gemeinsamen Hausstand und gewisse Gegenstände und Dinge. Ist das schon alles aus der Wohnung rausgeholt? Das meiste ist noch da. Ich habe natürlich, letzte Woche Dienstag war ich dort und habe meine wichtigsten Sachen abgeholt, so Dokumente und Klamotten und so weiter. War sie dann da? Sie war da, genau. Und wir sind auch noch spazieren gegangen, 2 Stunden lang. Mhm. Und haben uns ein bisschen unterhalten über Gott und die Welt. Und währenddessen haben wir Händchen gehalten und zwischendurch auch rumgeknutscht. Mhm. Was mich natürlich ganz schön durcheinander bringt. Mhm. Und dann habe ich sie nochmal gefragt, wie sieht's aus, was ist Sache? Hast du doch noch Gefühle für mich? Und dann sagte sie mir, nein, sie liebt mich nicht mehr. Und dann sind wir weitergelaufen und haben immer noch Händchen gehalten und später auch nochmal rumgeknutscht. Wer hat denn mit dem Knutschen angefangen? Ja, ich. Du. Ich war das, ja. Aber sie hat mitgemacht. Sie hat mitgemacht, aber hat ja klar gesagt, es sind keine Gefühle mehr da. Ja. Gab es denn zwischendurch nochmal Telefonate? Ja, so 1-2 Mal die Woche haben wir schon miteinander telefoniert und die Telefonate waren dann auch schon ein bisschen länger. Allerdings... Haben Sie was Neues gebracht, die Telefonate? Nein. Nein. Aber sie wollte auch nicht darüber reden. Kann man sagen, vielleicht, dass diese Liebe verglüht ist? Das will ich einfach, das kann ich nicht glauben. Sie macht mir in dem Sinne ja auch Hoffnung, dass sie sagt, sie braucht noch Zeit. Und als ich an dem Dienstag nach Hause gefahren bin, unterwegs war mit dem Auto, habe ich sie nochmal angerufen, weil ich das einfach nicht so kann, nicht auf dieser freundschaftlichen Basis. Und das habe ich ihr gesagt und habe ihr auch gesagt, dass ich den Kontakt erstmal komplett abbrechen möchte. Mhm. Und da hat sie zu mir gesagt, jetzt lass mir doch noch mal ein paar Wochen Zeit. Was heißt das, lass mir ein paar Wochen Zeit? Das weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Das ist ja mein Problem. Es kann ja auch sein, es ist natürlich immer sehr schwierig, wenn man, ich mag schon, dass ihr nicht im Streit auseinandergeht, dass ihr euch nicht in die Haare gekriegt habt. Nee, das und vorher offensichtlich auch nicht. Nee. Dass es eher so eine Harmoniebeziehung war, wo dann, wo ein bisschen Streit vielleicht sogar manchmal gut getan hätte. Mhm. Und da ist natürlich auch klar, dass sie auch in so einer Harmonie sich dann vielleicht auch trennen will und keine krassen Sache machen möchte, wobei das wahrscheinlich für sie schon sehr krass ist, wenn sie zu dir gesagt hat, ich liebe dich nicht mehr. Mhm. Ne? Das war ja schon für eure Verhältnisse ganz heftig. Ja, aber dann, ja, im Prinzip hätte sie ja froh sein sollen, als ich gesagt habe, ich möchte den Kontakt erstmal komplett abbrechen, weil dann hätte sie einfach nur noch sagen müssen, okay, alles klar, wenn du das so siehst, dann ist in Ordnung. Ich finde, man muss vorsichtig sein, solche Äußerungen von jemandem, von dem man sich trennt oder der sich von einem trennen will, das darf man, man ist geneigt, das jede Nuance auf die Goldwaage zu legen und Hoffnung daraus zu schöpfen. Hm. Natürlich ist sie auch, wird die auch zwiegespalten sein. Ja, ihr wart 4 Jahre zusammen, ja, ihr wart glücklich zusammen, davon gehe ich mal aus. Ja. Ja. Sowas beendet man auch nicht unbedingt ganz radikal und ruckzuck. Hm. Und dass sie da so sich so ein bisschen abfedern möchte, ist ja vielleicht auch, auch verständlich. Hm. Nicht unbedingt ist daraus eine Hoffnung zu ziehen. Hm. Vielleicht ein wenig schon, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn sie zweimal das so klar gesagt hat, ist das schon ein... Es hat Gewicht, finde ich. Ja. Ja, das stimmt schon, klar. Aber es ist, Ich finde deinen Vorschlag erstmal richtig. Wenn man in so einer traurigen Situation ist, ist eine radikale Trennung erstmal sehr gut. Ja. Für sie wahrscheinlich auch. Ja, für sie auch, genau. Ja, aber sie wollte es ja nicht. Ja, was heißt denn das? Will sie dann immer wieder mit dir Kontakt haben in der Zeit, oder was? Ja, anscheinend, ja. Sie hatte nichts dagegen, mit mir zu reden, und sie redet gerne mit mir. Wie lange habt ihr jetzt keinen Kontakt mehr gehabt? Seit Freitag. Freitag war das letzte Mal. Und am Montag habe ich ihr nochmal eine E-Mail geschrieben. Okay, Freitag. Und das ist ja dann schon jetzt eine Woche bald. Ja. Du hast eine E-Mail geschrieben, hat sie darauf geantwortet? Nein. Nein? Hat sie nicht. So, dann würde ich an deiner Stelle jetzt erstmal gar nichts mehr machen. Was stand denn in der E-Mail drin? Ach, das war ein Ausschnitt aus einem Buch, ganz liebevoller. Das hat natürlich mit Beziehungen zu tun gehabt. Und genau, und dann habe ich ihnen noch ein paar Bilder von uns geschickt aus einer Zeit, in der wir sehr glücklich miteinander waren. Ja, das erzeugt natürlich gleich wieder Druck, ne? Ja, ja. Mhm. Ich wollte ihr halt damit zeigen, dass wir mal glücklich miteinander waren und nicht, dass sie immer diese schlechte Zeit, die letzte Zeit im Hinterkopf hat, sondern auch sich an die guten Zeiten wieder erinnert. Mhm. Interessant ist, wäre ja gewesen, wenn ihr doch noch ein bisschen eingehender gesprochen hättet, warum das dazu gekommen ist, dass ihr euch so aus den Augen verloren habt. Warum? Warum habt ihr das Interesse aneinander verloren? Das hat ja seinen Grund. Mhm. Ja, das, wie gesagt, wir hatten ja beide einige Probleme auch im Privatleben, also persönliche Probleme, um die wir uns halt gekümmert haben. Was denn? Bei mir war es zum Beispiel so, dass mein Stiefvater erkrankt ist, sehr stark erkrankt ist und mittlerweile auch zum Pflegefall geworden ist. Warst du abgelenkt? Da war ich sehr abgelenkt und war auch halt öfter bei meinen Eltern und meiner Mutter da so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Mhm. Und sie steckt gerade in einer schwierigen Phase, in einer Ausbildung. Und ein Ortswechsel gehört auch noch dazu, was, glaube ich, eine ganz große Rolle spielte, weil wir in einen Ort gezogen sind, der am Arsch der Welt ist und wir wirklich beide keine Kontakte dort hatten. Mhm. Und demzufolge waren wir uns auf uns selber gestellt und... Kann alles mit reinspielen, hat aber zusätzlich gibt es auch noch etwas, was mit euch persönlich zu tun hat. Mhm. Wie gesagt, vielleicht ist auch die Geschichte abgebrannt und ausgebrannt gewesen. Ich kann das nicht beurteilen. Mhm. Ich würde an deiner Stelle jetzt erstmal nichts tun. Wirklich gar nichts tun. Du hast ja schon mal nochmal eine Mail geschrieben und nochmal bekundet, wie gerne du doch würdest wollen und wie schön es mal war. Ja. So, mehr kann man wirklich nicht machen, sonst gehst du ja auf die Nerven. Nur wie lange soll ich da warten? Gar nicht. So lange, bis sie sich meldet. Bis sie sich meldet und dann? Dann guck mal weiter, weil dann musst du sie fragen, warum sie sich meldet und was es soll. Und dann müsst ihr nochmal intensiv reden, und welche Perspektive so ein Kontakt hat und wie der Kontakt aussehen soll. Mhm. Und wenn sie gar nicht über die Beziehung sprechen will, dann kann ich sie halt direkt abhaken im Prinzip. Ja, für dich schon. Ja. Das ist jetzt bitter für dich, aber das musst du aushalten. Ja, das tue ich nun gerade nicht. Ja. Und ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass ich da, ja, mich, also ich, ja, ich trinke halt sehr viel Alkohol gerade. Naja. Das ist nicht die Lösung. Du kannst dich mal einmal einen hinter die Binde kippen, aber was machst du beruflich? Ich war bis dato noch selbstständig und habe das jetzt aber auch aufgegeben. Deshalb? Ja, auch durch den Ortswechsel, was sehr weit weg ist. Und hier weiterzumachen, dazu bin ich gerade so gar nicht in der Lage. Also ich sag dir, das musst du in den Griff kriegen. Ja. Ne? Das, wie gesagt, das kann man mal machen, aber dann ist auch gut. Ja. Das ist dann, damit ertränkst du deine Sorgen, aber du löst kein Problem. Das ist richtig, ja, ich weiß. Ich weiß es ja eigentlich. Aber in dem Moment, hilft es mir. Ja, klar. Ja. Also Benjamin, du musst es aushalten und mach erstmal gar nichts. Und dann, wie gesagt, siehst du weiter, wie sie sich meldet. Ich versuch's, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Heike. Heike ist 47. Hallo Heike. Schönen guten Morgen. Danke, dass du mich älter gemacht hast. 44. Ach Heike, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Das macht nichts. Heike, 44. Ja. Sag ich es nochmal ganz klar. Genau. Damit's alle hören. Ja. Um was geht's, Heike? Bei mir geht es darum, ich habe 2006 einen Verkehrsunfall gehabt, einen schweren. Mhm. Mir ist ein besoffener LKW-Fahrer in die Beifahrerseite gefahren, wo ich gesessen bin. Mhm. Und war der LKW-Fahrer schuld? Ja, mit 1,7 Promille. Oh je. Und ist in einer geschlossenen Ortschaft mit 80 Stundenkilometer reingefahren. Ja. Also der hat das im SUV gar nicht mehr gemerkt und er hat auch gar nicht gemerkt, dass er uns gerammt hat. Und ja, der zweite Aufprall war dann das Entscheidende. Ein großer LKW. 40 Tonnen. 40 Tonnen. Vollbeladen, ja. Der zweite, also es gab einen Aufprall, dann nochmal einen Aufprall. Ja, genau. Mhm. Und also mein Vater ist gefahren und ich war halt Beifahrer und das hat sich halt auf der Beifahrerseite abgespielt. Mhm. Wie schwer warst du verletzt? Ich habe ein Schleudertrauma Klasse 3 gehabt mit Hirnprellung. Mit was? Mit sogenannter Hirnprellung. Hirnprellung? Ja, mhm. Wo ich dann ins Lock-It-In gefallen bin. Ins und was gefallen bist? Dieses Lock-It-In ist ein Symptom, wo man alles hört und mitbekommt, ja, und sieht. Ja. Aber man kann nicht sich artikulieren. Ach, also man die Außenwelt denkt, du bist im Koma? Im Wachkoma? Ja, die bekommen eigentlich das gar nicht mit, dass ich das mitbekomme. Das ist, hat man die Augen dann zu? Nee, die hat man auf, also mal auf und mal zu und das geht bis zur Wiederbelebung, also man bekommt alles live mit. Man hört alles, man spürt alles? Ja. Kann man auch wirklich sehen? Ja, man sieht. Also man sieht einen gewissen Winkel, so wie die Augenstellung momentan ist und die sieht man. Und kann sich aber in keinster Weise bemerkbar machen? Nein, keine Chance. Das ist ja die Hölle, die Vorstellung. Das ist die Hölle, ja, weil die Ärztin stand vor dem Bett und hat zu den Schwestern gesagt, ich simuliere. Mhm. Die soll mich zurückschieben, bis halt dann ein Arzt vom der Intensivstation kam und der hat dann ihr vorgeführt, dass ich nicht simuliere. Was haben die denn gedacht? Was simulierst du denn? Ja, wahrscheinlich hat sie schlechte Laune gehabt, ich weiß es nicht, so wie halt so manche, ja, Ärzte sind im weißen Kittel, weil sie in der Nacht raus mussten. Wie lange hat denn dieser Zustand angehalten? Der Zustand war 4 Tage. 4 Tage? Ja. Und warst du dann auf einer Intensivstation in diesen 4 Tagen? Ich war auf der Intensivstation, ich bin auch beatmet worden, weil ich hatte ja dann einen Herzstillstand. Und die auf der Intensivstation haben das aber kapiert, dass nein, du, auch nein, nicht. Auch immer nein, noch nicht. Nein, nein, die haben das auch nicht kapiert, dass ich Dinge mitbekommen habe, wo die gesagt haben, da sind sie eigentlich gar nicht mehr am Leben gewesen. Aber ich habe es mitbekommen, ich habe ja auch buchstäblich die Wiederbelebung mitbekommen. Hast du auch Schmerzen mitbekommen, die du eigentlich nicht mitbekommen solltest? Die habe ich mitbekommen, ja. Also ich habe auch die gesamten Gespräche auf der Intensivstation mitbekommen. Das ist. Die sicherlich nicht sehr erbaulich sind für einen Schwerkranken. Es hat jeder jeden Schuld gegeben, warum ich auf einmal in diesem Zustand war. Und die wussten auch gar nicht, was das überhaupt für ein Zustand ist. Das ist ja die absolute Horrorvision, wie man sie nur aus Filmen kennt. Praktisch, die sind in der Nacht immer auf den, also bei mir ins Zimmer rein und haben mir bei mir in den Augen reingeschaut. Und haben gemeint, das ist eine Hirnstammverletzung. Mhm. Und bei einer Hirnstammverletzung kann man eigentlich davon ausgehen, dass man geistig behindert bleibt. Das haben die, oder je nachdem. Haben die alles so gesagt dann in deiner Anwesenheit? Das war in der Anwesenheit, ja. Und dann habe ich mir nur gedacht, mein Gott, ich bin Organspender, dann nimmt es halt die Organe raus. Also in dem Zustand möchte ich auf gar keinen Fall da bleiben. Mhm. Haben die denn, hast du denn nicht vielleicht mit den Augen irgendein Signal geben können? Nein, geht nicht. Keine Chance. Also mit irgendwie Zwinkern oder so, das ging auch nicht? Geht auch nicht. Und der ganze Körper ist quasi gelähmt? Oder? Der ist gelähmt. Also das ist wie, musst du vorstellen, wie wenn es, da gibt es doch diese Puppen, die Porzellanköpfe haben und das andere ist alles schlaff. Und genauso ist es bei demjenigen, der in Lock-In ist. Und du konntest auch kein Brummen oder einen Husten, gar nichts gar von dem? Überhaupt nichts. Mein Gott. Standen dann die Augen immer auf oder? Die waren mal zu und mal auf, also je nachdem, wie es der Körper gerade wollte. Das heißt, du hast die nicht auf und zu gemacht, der Körper hat die auf und zu gemacht. Das hat der Körper selber gemacht, ja. Aber man muss ja immer wieder zwinkern, damit die Augen nass bleiben. Nee, gar nichts. Aber dann hattest du doch dann, wenn die lange auf waren, die Augen ganz trockene Augen. Das weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass sie mal auf waren und dann irgendwann mal wieder zu waren. Und welche körperlichen Schmerzen hattest du? Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen, also Kopfschmerzen und Genickschmerzen. Das ist ja Horror. Und das hat 4 Tage angehalten, sagst du? Das hat 4 Tage angehalten. Also wie gesagt, man kriegt halt das Ganze mit, was mit einem gemacht wird. Und die hatten schon quasi die Diagnose oder Prognose gesagt, sie bleibt geistig behindert und... Ja, die haben ja gesagt, eine Hirn, also praktisch diese Stammhirnschädigung und das, wenn man ein bisschen sich auskennt oder ein bisschen darüber weiß, dann weiß man, bei einer Hirnstammschädigung, der bleibt geistig weg, also das ist... Kennst du dich in diesem Bereich ganz gut aus? Nee, ganz gut nicht, aber man kriegt halt so mit sagen wir mal, mit dem alltäglichen Informationen also, zusammen. Du wusstest da so ein bisschen drüber. So, nach 4 Tagen, was ist dann passiert, dass du wieder herauskamst aus diesem Zustand? Ich habe auf einmal einen Finger bewegen können. Das war, das Eigenartige. Ja, und wie schnell hat sich dann der Körper so weit regeneriert, dass du sprechen konntest? Es hat, vielleicht 2-3 Stunden gedauert, aber ich habe den Finger gehoben, wie sie wieder alle debattiert haben im Zimmer und sich gestritten haben. Haben die das überhaupt gesehen, dass du den Finger gehoben hast? Der Chefarzt hat es dann gesehen, also der Chef von dem Haus, der hat es dann gesehen. Ja. Und der hat dann gemeint, stopp, hier bewegt sich irgendwas. Und dann so allmählich ganz langsam, bis man halt dann sich einig war, dass ich wieder selbstständig atme. Und dann hast du nach ein paar Stunden sprechen können? Ja, also praktisch, wir haben den Tubus dann rausgezogen. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber ich habe dann an dem Tag wieder sprechen können. Hast du gerade einen Fachbegriff gebraucht, wie das heißt? Sagst du mal. Der Fachbegriff wurde mir dann in der anderen Klinik gesagt, das war das sogenannte Lock-At-In-Syndrom. So, kann man nicht davon ausgehen, dass alle Menschen, die mit Unfallopfern zu tun haben, also Ärzte, die mit Unfallopfern zu tun haben, dass die das eigentlich kennen müssten? Nein, eben nicht. Ich war in Murnau, ich habe 2009 eine Wirbelsäulen-OP gehabt. Und damit habe ich nach wie vor Probleme und ich war dann in Murnau, weil man mich empfohlen hat, nach Murnau zu gehen, um das Ganze nachzuschauen. Und dann hieß es, man macht die Schrauben und die Platten raus. Und ich habe die halt darauf hingewiesen, dass ich eventuell einmal die Woche einen sogenannten Flashback habe. Das sind halt die Nachwehen von Lock-At-In. Und blöderweise hatte ich den dann von Montag auf Dienstag und bin dann irgendwann wieder auf der Intensivstation aufgewacht. Moment, jetzt reden wir von einer späteren Angelegenheit. Ja, genau, aber das dann ist, halt, ist es wieder ausgebrochen. Das Lock-At-In, das verfolgt den Körper mehr oder weniger. Bis heute? Bis heute, ja. Das heißt, es passiert immer wieder, dass du so in solche Zustände verfällst? Ja, genau, also dass ich praktisch 1 bis 2 Tage nichts mitbekomme. Ach, aber nochmal die Frage, das ist Unfallmedizinern nicht bekannt und die können das nicht diagnostizieren? Das Lustige ist in Bayern nicht, umso weiter man raufgeht nach Norden, wo ich jetzt ein Gutachten machen lassen habe, rauf Hamburg und so, ist das ganz normal. Das kann man ja gar nicht glauben. Ja, kann man nicht glauben, aber ist leider so, ja. Das müsste doch ganz klar sein, dass jemand, der sich mit Unfallpatienten beschäftigt, einen Patienten genau abscannt. Ja. Könnte es dieses sein oder ist es jenes? Ja. Ne? Also dafür muss es ja auch spezielle Signale geben für dieses Syndrom, was du da gerade genannt hast, Lock-In oder wie auch immer. Der Unfall war 2006, hast du gesagt. Ja, genau, 2006. Und wie oft hast du das heute noch? Ja, das spitzt sich halt bei mir immer mehr zu. Also jetzt ist es mittlerweile einmal in der Woche. Und wie lange hält das an? Ja, circa 1 bis 2 Tage, sowas in der Richtung. Also ich wach dann irgendwann auf und muss dann erstmal selber schauen, welcher Tag ist. Lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Das heißt, das kann passieren, dass du in deiner Wohnung zusammensackst und in diesen Zustand verfällst über 1-2 Tage? Ja, das kann passieren. Kann das auch passieren, wenn du unterwegs irgendwo bist? Ja, also praktisch, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also es passiert momentan nur, wenn ich irgendwie bei fremden Ärzten bin. Da passiert es, da spinnt bei mir der Körper komplett. Also der steigt da voll aus. Ach so, das heißt, es passiert bei fremden Ärzten und es passiert bei dir, wenn du alleine in der Wohnung bist. Also wenn ich bei mir alleine bin oder ja irgendwo in der Klinik aufgrund dessen behandelt werde, dann passiert es genauso. Aber ich versuche halt immer, ja. Aber das kann auch unter Umständen lebensbedrohlich sein, wenn du zu Hause, ich weiß, Beispiel, du gehst zu dir in den Keller. Es ist Winter, es ist kalt und du sackst im Keller zusammen. Du kannst ja erfrieren im Keller. Kann unter Umständen passieren, ja. Also es ist halt so, also meine Eltern oder so, die rufen mich schon an. Mhm. Und die wissen auch, sie schauen dann schon vorbei. Also so ist es nicht. Aber ich sage ja, wenn es passiert, dann passiert es halt. Bist du denn jetzt bei einem Spezialisten, der sich mit dieser Thematik gut auskennt? Ja, ich habe jetzt Gott sei Dank einen gefunden, der kennt das Lock-Add-In, aber der kommt wiederum aus Holland. Der hat gesagt, es ist eigentlich erstaunlich, dass ich überhaupt noch lebe. Weil normalerweise sind diejenigen, die sowas haben, entweder tot oder querschnittsgelähmt, geistig weg. Aber er hat noch nie einen Lebenden vor sich gehabt und der hat gesagt, die ganzen Kliniken, die ich jetzt hinter mir habe, das ist alles ein Witz, weil das... Was empfiehlt er dir denn jetzt zu tun? Den Körper wirklich, ja, auf Deutsch gesagt, ausspinnen lassen. Was heißt das, ausspinnen? Auf Deutsch gesagt, das jetzt momentan so hinnehmen, wie es ist, sagt, das ist wie halt wie ein Wachkoma. Entweder man wacht auf oder man wacht nicht mehr auf. Und das mit dem Login ist genau das Gleiche. Entweder es geht von alleine oder bleibt. Aber das ist ja dann eine gruselige Situation, finde ich, wenn man nicht weiß, was mit einem passiert. Das stimmt, ja. Das stimmt, aber das geht dann, im Grunde genommen geht es bei mir ziemlich schnell. Also das ist... Ja. Ich wache halt dann irgendwann auf wie ein Marathonläufer auf wahnsinnigen Muskelkater. Aber die haben gesagt, das kommt halt durch die Verkrampferei. Kann das sein, dass da auch eine seelische Komponente eine große Rolle spielt? Ja, also ich merke es auch, wenn ich, wie gesagt, bei Fremdärzten bin, wo bei mir der Körper aussteigt. Das hat halt die Folge von dem Krankenhaus, wo ich halt dermaßen behandelt worden bin. Ja. Ja. Aber ich bin ja schon mal beruhigt, dass du jetzt einen Fachmann hast, der sich da richtig mit auskennt und der dich gut betreuen kann. Genau. Das habe ich so noch nie gehört, muss ich dir sagen. Ja. Und finde es interessant, dass du angerufen hast. Ja, bei mir ist halt jetzt das Problem, warum ich eigentlich angerufen habe. Ich bräuchte halt irgendjemanden, der vielleicht Interesse hätte oder so, mich finanziell momentan zu unterstützen. Ich habe Gerichtsverfahren am 1.6. Gegen die Haftpflichtversicherung. Heike, das ist ein ganz großes Problem jetzt. Das können wir eigentlich gar nicht leisten, gerade was finanzielle Dinge anbelangt. Ja. Also wenn du Kontakt zu Selbsthilfegruppen oder anderen haben möchtest, sehr gerne. Das habe ich schon probiert, da läuft aber nichts. Das ist leider. Okay, lass uns mal so stehen. Vielleicht melden sich ja Leute, die zumindest mit dir Kontakt haben möchten. Ja. Und vielleicht gibt es ja dann noch einen Austausch. Ja. Ich wünsche dir, dass das nicht mehr passiert, dass es sich runterfährt, dass der Körper sich beruhigt. Ich hoffe auch, dass es runterfährt, weil das ist ein Zustand. Also ich wünsche es keinem. Absolut, das glaube ich, ja. Und ich kann nur jeden Arzt empfehlen, der soll sich mal erstmal damit befassen. Genau. Und wir rufen dich jetzt nochmal an. Einverstanden? Genau, so machen wir es. Genau, dann legst du auf und wir melden uns nochmal. Alles klar. Bis Tschüss, Heike. Ciao. Ihr Lieben, ich wollte euch auch nochmal kurz so zwischendurch sagen, dass wir manchmal auch nochmal, also das heißt meine Kollegen, auch nochmal Anrufer anrufen nach einem Gespräch, wenn ich das nicht explizit nochmal hier in der Sendung gesagt habe, wir rufen dich nochmal an, dann entscheiden meine Psychologen, die mitgehört haben, ob das gut ist, nochmal jemanden anzurufen, ob es vielleicht auch ob das dem gut tut, dem Anrufer. Also das passiert im Hintergrund auch noch, das wollte ich euch noch sagen. So, hier ist Regina. Regina ist 65. Guten Morgen, Regina. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Regina. Um was geht's denn bei dir? Ja, Domian, ich will einfach sagen, ich habe heute Geburtstag und ich bin aufgeblieben. Ich habe ein Riesenproblem. Darf ich dir aber erstmal ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren? Ja, danke schön, Domian. Von ganzem Herzen. Danke. Ja, und ich habe vor... anderthalb Jahren, ein und ein Dreivierteljahr, meine Tochter verloren im Alter von 43 Jahren. Sie hat sich das Leben genommen. Mhm. Und ich werde da nicht mit fertig. Und ich wollte mich eigentlich auch da ganz alleine rausziehen, aber es hat eben nicht geklappt, sodass ich mir jetzt doch auch psychologische Hilfe geholt habe. Was heißt, du wolltest dich alleine rausziehen? Ja, ja, ich wollte das alleine machen. Aber alleine schaffen, das Ganze? Ja, das Ganze alleine schaffen. Erzähl mir doch mal ein bisschen, Regina, von deiner Tochter. Sie ist 43 Jahre alt geworden, sagst du. Warum hat sie sich denn das Leben genommen? Ja, Domian, wenn ich das wüsste, es war eine ganz lebensfrohe Frau. Und wie gesagt, sie hat ihren Mann kennengelernt, da war sie 14. Mhm. Und mit diesem Mann hat sie auch noch zusammengelebt. Und bis zum Schluss? Ja, bis zum Schluss. Also ihre erste Beziehung war das? Genau, ihre erste Beziehung. Und hat auch Kinder? Ein Kind. Ein Kind. Ein Enkelkind. Wie alt ist das Enkelkind? Das Enkelkind ist 23 Jahre. Ja. Ja. Und also warum hat sie sich das Leben genommen? Ja, das weiß ihm keiner jetzt im Nachhinein. Weißt du, wenn ich dann ihre Freunde treffe und so, zu denen sie dann sicherlich doch auch offener war als zu mir. Mhm. Sicherlich wollte sie mich auch nicht belasten. Was sagen die Freunde denn? Ja, na, das waren Kolleginnen, ganz liebe Kolleginnen von ihr, die auch täglich mit ihr Kontakt hatten. Sie war Intensivschwester und hat auch in Nachtdiensten gearbeitet, also im Schichtdienst. Mhm. Und ich bin kein Mensch, der irgendjemanden Vorwürfe macht, aber so nach und nach kommt dann eben auch raus, dass ihr Mann, ihr abgöttisch geliebter Mann, für den sie alles gemacht hat, mit dem ist sie zum Arzt gegangen, mit dem ist sie, ja, alles bedingungslos. Was hat er gemacht? Wir haben dann schon nach einem Vierteljahr, hat man ihn mit einer anderen Frau gesehen und ich denke mal, dass es damit zusammenhängt, aber ich kann es nicht beweisen. Also du hast die Vermutung, dass es ein Unglück in der Ehe war? Genau. Sie hat dir keine Nachricht hinterlassen? Nein. Wie hat deine Tochter sich das Leben genommen? Sie hat sich im Nachtdienst eine Spritze gesetzt. Im Nachtdienst, in der Klinik? Ja. Und eine Spritze, die sofort tödlich war? Ja. Weil sie sich auskannte, was man nennt. Genau. Ich muss auch sagen, sie ist mit dem Tod auch ganz anders umgegangen, wie ich jetzt. Was heißt das? Ja, sie hat trauern können, sie hat stundenlang bei den Toten sitzen können. Mhm. Als meine Mutti starb, die hat sie begleitet bis zuletzt und hat auch noch stundenlang bei ihr gesessen, was ich einfach nicht kann, ja. Ja, sie war ja dann auch sehr viel konfrontiert mit dem Tod durch ihren Beruf. Genau. War in deinem Verhältnis zu deiner Tochter sehr eng? Wir haben uns nicht so sehr viel gesehen, wie gesagt, weil ich gearbeitet habe. Sie hat gearbeitet. Ich habe aber ihr Kind großgezogen, eben aufgrund ihres Nachtdienstes hatte ich das Kind viel. Und mein Problem ist, weißt du, das gemeinsame Trauern ist weg. Ich habe noch eine Schwester, mit der kann ich gemeinsam trauern, aber ich kann weder mit meinem Enkelkind noch mit meinem Schwiegersohn, der sowieso nur noch sporadisch kommt, das ist ja eben auch mal so, und mit einem sehr, sehr, sehr engen Arbeitskollegen. Ja. War deine Tochter das einzige Kind? Dein einziges ja, Kind? Mein einziges Kind, genau. War mein einziges Kind. Du sagst, du kannst mit dem Enkel, der nur auch schon über 20 ist, nicht so trauern. Ich weiß auch nicht, wie sie trauert. Also, aber wir unterhalten uns ganz wenig über ihre Mutti. Und deine Enkelin hat auch keine Idee, warum die Mutter das getan hat? Nein. Das ist ja sonderbar, wenn die... Also ganz am Anfang gehe ich mal davon aus, dass du schon Kontakt zum Schwiegersohn hattest. Ja. Und auch er hatte keine Ahnung, warum sie es getan hat. Angeblich nicht. Nein. Als deine Tochter noch lebte, wie war denn da das Verhältnis zum Schwiegersohn? Mein Verhältnis zu ihm? Ja. Gut. Gut? Ja, ganz normal. Mhm. Ganz normal. Und ihr alle habt vor einem Rätsel gestanden, als sie sich dann das Leben genommen hat? Ja. Wobei ich sagen muss, meine Enkeltochter hat eine Lehre gemacht, die war in Frankfurt. Mhm. Also die war die letzten 3 Jahre ja gar nicht zu Hause, ja. Mhm. Es ist eben schon, es ist einfach nicht zu verstehen. Sie war gesund, körperlich? Körperlich gesund, ja. Körperlich, ja, natürlich. Sie hatte einen Spendeausweis, sie war Blutspenderin, sie. Du sagst, sie hat das viele Jahre gemacht, diesen Beruf. Ja, ja. War sie vielleicht auch sehr, sehr erschöpft? Das ist ja ein sehr anstrengender Beruf. Also, und dann muss ich ja auch noch sagen, also ich habe mich mit ihr getroffen und da war sie irgendwie komisch. Und da war sie beim Arzt und er hat Burnout diagnostiziert. Mhm. Das hat sie aber nicht ernst genommen, ja. Sie ist weiter zur Arbeit gegangen. Das wundert mich, dass sie als Krankenschwester das nicht ernst genommen hat. Ja, ja. Wenn du mir sagst, dass sie über so viele Jahre, Jahrzehnte unter Umständen, Nachtdienst auf der Intensivstation gemacht hat, ist das ja wahnsinnig anstrengend. 23 Jahre. Wahnsinn. 23 Jahre. Das ist ja eine unglaubliche Leistung. Aber das war sie, es war nicht ihr Beruf, das war einfach Berufung, ja. Mhm. Also ich habe dich jetzt recht verstanden, dass dir eigentlich so in das Umfeld des Trauerns fehlt. Dass du keinen wirklichen Ansprechpartner hast, mit dem du über dein Herz sprechen kannst. Ich habe zwei gute Freundinnen, die ich aber auch nur telefonisch erreichen kann, mit denen ich auch stundenlang rede. Ich habe meine Schwester. Mhm. Aber es reicht alles nicht. Ich würde mir einen engeren Menschen wünschen. Mhm. Weißt du? Wärst du denn beispielsweise, bist du so ein Typ, wärst du bereit, in eine Trauergruppe zu gehen? Ja, ja. Ich bin jetzt auch in psychologischer Behandlung. Ja. Und ich denke mal, ich bin auch sehr kirchlich. Mhm. Und da ist Weihnachten zum Beispiel, da ist das in einer Kirche, da wird eben werden eben um die Kinder wird dort getrauert. Mhm. Und das war sehr schön, das hat mir auch sehr viel gegeben, weil dort ganz viele Menschen waren, die das gleiche Schicksal haben wie ich. Ja. Was hältst du von folgender Idee? Wir informieren dich jetzt mal über eine Trauergruppe in deiner Nähe. Ja. Das ist eine. Ja. Dann gibt es eine bundesweite Vereinigung von Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Diese Vereinigung heißt Verwaiste Eltern. Mhm. Da sind junge Leute, alte Leute, aber alle haben ihr Kind verloren, wo und warum auch immer. Mhm. Ich habe sehr viel Gutes gehört von diesem Netzwerk. Ja. Auch da würden wir dir einen Ansprechpartner geben. Ja. Ich glaube, da wärst du schon mal sehr gut versorgt. Ja, ja. Wenn du nun auch noch in einer Therapie schon bist, hast du ja da auch einen Ansprechpartner, ja, oder wie ist das da? Ja, doch. Doch, ich habe es erst angefangen und ich denke schon, dass ich da auch vorankommen werde. Also, dann machen wir das jetzt so, Regina. Wir rufen dich, das heißt mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und versorgt dich mit diesen gerade genannten Adressen. Und ich würde es dir wirklich dann auch raten, da mal Kontakt aufzunehmen und das Gespräch zu suchen. Ja, das mache ich gerne. Ich glaube, es könnte eine große Chance sein für dich, dass du Hilfe und Unterstützung findest. Ja. Das wäre schön. Da wünsche ich dir, obwohl es noch immer eine so traurige Zeit ist, du hast dein Kind verloren. Ja, ja. Dennoch viel Glück für dein neues Lebensjahr. Und ja, danke schön. Ich wünsche dir für dieses neue Lebensjahr, Regina, dass du ein wenig mehr die Trauer bewältigen kannst. Ja. Dann wären wir schon ein Stück weiter. Ja, gesund bin ich ja bloß eben körperlich, aber die Seele ist eben... Was ja auch verständlich ist, wenn man sein Kind verloren hat. Ja, ja, ja. Liebe Regina, du legst bitte auf und Peter ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Ja, tschüss. Wir haben 1.44 Uhr und ich bin jetzt verbunden mit Hugo und der ist 66. Guten Morgen, Hugo. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Hugo. Um was geht's? Um was es geht, um die verschiedenen Formen von Einsamkeit, die ich in meinem Stand und meinem Alter mittlerweile festgestellt habe. Mhm. Verstehst du mich gut? Ich rufe vom Handy aus an. Ich verstehe dich, ausgezeichnet. Erzähl mal, welche verschiedenen Formen der Einsamkeit du erlebt hast. Ich bin selber alleinstehend schon seit über 10 Jahren, aber komme überhaupt nicht dazu, Gefühle der Einsamkeit zu entwickeln, weil ich mich beschäftige. Ich bin mittlerweile ja dem Alter entsprechend Rentier, ja. Rentner. Ja. Und habe überhaupt keine Zeit. Aber andere in meinem Alter oder älter, die wissen nichts mit sich anzufangen und die sind wirklich einsam. Dann gib den Leuten doch mal ein paar Tipps. Ja, ich schreibe, ich komponiere, ich schreibe Gags, Geschichten, Bücher und was weiß ich. Gut, für wen schreibst du Gags? Das werde ich nicht erzählen. Ah, ich verstehe. Wahrscheinlich für Harald Schmidt oder so. Ich werde gar keinen Namen erwähnen. Ja, okay, alles klar. Ja, auch Schlagertexte oder so. Aber so professionell schon. Naja, doch schon, ja. Ja. Also ich muss ab und zu mal mit auf die Bühne, aber ich habe keine Lust. Aber das muss man ja auch können, da muss man auch ein Talent für haben, kann ja nicht jeder. Ja gut, aber ich denke immer, dass viele Leute sich das Leben zu einfach machen. Die erwarten wahrscheinlich in ihrer Einsamkeit, dass jetzt vom Himmel irgendwie die nächste Idee tröpfelt. Da hast du recht. Also, du schreibst Texte, du komponierst. Ja. Was noch? Kurzgeschichten, Gedichte, Bücher und was weiß ich. Ich habe also sehr wenig Zeit. Also es geht hauptsächlich ums Schreiben? Ja. Jetzt sagst du schreibst Gags? Ja. Erzählst du uns einen Gag? Nein. Nein! Ich habe gerade einen deinem Redakteur erzählt, aber der gehört nicht auf den Sender. Ach, wie schade. Dann kann der Redakteur mir das nachher erzählen unter 2 Uhr. Das darf er gerne machen. Der hat etwas mit der offiziellen Politik zu tun und das möchte ich dann doch nicht. Was hast du denn früher beruflich gemacht? Ich war im Außendienst. Ich habe eingekauft für Konsumgüterartikel. Ach so, also was ganz anders gemacht und hast dann, ja, natürlich. Hast dann so, als du dann Rentner wurdest, dieses oder früher schon für dich entdeckt, dass du so eine kreative Ader hast. Als Schüler schon damit begonnen und dann auch als Jugendlicher schon Schallplatten selber aufgenommen und dann war irgendwann Schluss durch einen Autounfall. Aber das ist ja egal. Und du verdienst damit auch ein bisschen Geld dabei nebenher noch. Es geht, ja. Ja. Ich muss nicht hungern. Ja. Ich kann dir gerne mal so ein kleines Gedicht vorlesen, was gerade die Regina, der ich übrigens, wenn ich das darf, zum Geburtstag gratuliere. Sehr gerne, natürlich. Natürlich darfst du das. Ein kleines Gedicht. Ganz kurzes Gedicht? Ja, natürlich. Vergiss das, was dich traurig macht und deine Seele nur vereist. Musst lernen, dass bei Tag und Nacht fortan allein durchs Leben reist. Mag sein, es stimmte dich bekümmert, hast dich bisweilen gar beschwert. Kommt Zeit und mit dir die Erkenntnis, der andere war dich nicht wert. Lass nach, den Umstand zu bedauern, der dahin führte, wo du bist. War Zeit, das Leben so zu sehen, wie es mal war und heute ist. Das war's. Das war's. Das war ein Gedicht, eigentlich so für jemanden, der Liebeskummer hat, ne, würde ich sagen. Ja. Auf Regina passt das nicht so gut, aber. Leider, ja. Ja. Ja. Aber so einen Unsinn schreibe ich. Also, das ist ein Plädoyer für, dass man nicht einsam sein muss, sondern dass man viel machen kann, wenn man will. Ja, weil viele Menschen bekommen einfach den Hintern nicht mehr hoch. Ja. Wie man im Kölschen sagt, der ist hoch. Ja. Was hast du gerade gesagt schon, ob du alleine lebst im Moment? Ja, natürlich. Das will ich auch so belassen. Du willst auch so belassen? Okay. Ja, Mensch, ich bin der beste Koch in meinem Haushalt. Ja. Also auch keine Affäre oder sowas läuft nicht nebenher. Irgendwas. Nein, muss nicht mehr. Also, meine Kinder würden mir das nicht verzeihen. Oder nein, die würden darüber schmunzeln. Aber das muss nicht mehr. Wenn man sich für die Kunst entschieden hat, die kann einen fressen. Okay, also, das war Hugo, das ist Hugo. Ja. Und wenn wir demnächst irgendwelche Gags von Kabarettisten oder Comedians seht im Fernsehen und das ist ein richtig guter Gag, können wir uns überlegen, vielleicht kommt der von Hugo. Ja, natürlich. Ne? Gefahr besteht immer. Die Gefahr besteht immer. Ich danke dir für den Anruf und wünsche dir weiterhin kreatives Arbeiten. Danke und mach weiterhin so kreative Sendungen, denn dein Seelenleben möchte ich nicht haben. Dankeschön, Hugo. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche alles Gute. Alles Tschüss. Klar. Tschüss, Jürgen. Und hier ist Christa. Und Christa ist 45. Guten Morgen, Christa. Guten Morgen, Domian. Hallo, Christa. Und was geht's bei dir? Da muss ich ein bisschen ausholen. Na, machen wir es erstmal so eine Überschrift. Um was ist... Hirntumor. Bist du betroffen? Ich war betroffen, sagen wir es mal so. wir hatten ja schon mal telefoniert und ihr hattet mir auch Tipps gegeben wegen Ärzten und so weiter und so fort. Mhm. Nun ist der Tumor aber nochmals gewachsen. Mhm. Letztes Jahr sollte die erste OP sein, wurde aber abgesagt. Mhm. Und jetzt ist es soweit, ich bin Freitag operiert worden und bin Donnerstag heute wieder nach Hause gekommen. Und alles ist gut gegangen. Du bist Freitag am Gehirn operiert worden? Ja. Und bist heute schon wieder zu Hause? Ich bin heute schon wieder zu Hause. Das ist ja Wahnsinn. Mir geht's fantastisch. Und man hat keine Schmerzen mehr, nichts mehr. Und man hat den gesamten Tumor herausoperiert? Ja, nun muss ich dazu sagen, es waren noch 3 Kliniken, die sich da nicht herangetraut haben. Mhm. An diese OP. Und wenn ich darf, einen schönen Gruß an Greifswald, die haben das wunderbar gemacht. Sehr gerne, natürlich, klar. Ja, nee, mir geht's fantastisch. Gut. Und weil ich dir das ja schon mal erzählt hatte, dachte ich, gebe ich immer ein gutes Feedback und sage dir, mir geht's gut. Ist ja spektakulär. Ist denn das normal, dass man so schnell entlassen wird, wieder nach so einer schweren Operation? Wenn es gut gegangen ist, ja. Und du hast keine... Es kommt jetzt noch Reha und sowas alles, also ganz abgeschlossen ist es noch nicht. Hat man dann danach keine Kopfschmerzen oder irgendein... Ich habe die Schmerzen, die ich vorher hatte, die habe ich nicht mehr. Mhm. Das, was jetzt noch ist, wie gesagt, der Wundschmerz, weil ja noch Narben sind und natürlich, so, ne? Ja, ja, klar. Mhm. Nein, aber alles ist gut gegangen. Wie groß war dieser Tumor, den man rausoperiert hat? Oh, der war 16 mal 18 mal 21 Millimeter groß. 16 mal 18 mal 21. Na, für den Kopf hört sich klein an, aber für den Kopf doch ganz schön. Ja, das ist ungefähr die Größe einer, sag mal, eine Frucht, die so groß ist. Eine Kirsche? Ja, ein bisschen größer. Ein bisschen größer, ne? Ja. Ja, wie so eine Pflaume fast. Was ja schon ordentlich ist. Ja, und die haben 24 Jahre an mir rumgedoktert, muss ich auch dazu sagen, ne? Die haben 24 Jahre an dir herumgedoktert? Was heißt das? 87 sind die ersten Symptome aufgetaucht. Mhm. Und dann hat man alle 2 Jahre Nervenwasserfunktion, EEG und CT gemacht. Mhm. Ja, wir haben einen Entzündungsherd, aber den können wir nicht lokalisieren. Mhm. Und dann bin ich von einer Klinik zur anderen gefahren. Wir können sie nicht operieren. Sie haben keine Chance von 70%. Wir lassen das. Mhm. Ja, und dann muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, ich bin ein paar Jahre dann nicht mehr hingegangen, weil war ja auch keine Wachstumszunahme. Ja. Und Ist das jetzt ein, was man so sagt, ein bösartiger Tumor gewesen? Nein, es war ein gutartiger. Was dann ein großes Glück war. Das Problem war nachher zum Schluss, weil er ja nochmal 9 Millimeter gewachsen ist, dass er 2 Millimeter schon in der Hauptader lag. Ach so. Also ganz großes Lob an die Ärzte in Greifswald. Richtig. Da warst du jetzt in der. Weil die waren die Einzigen, die gesagt haben, wir machen's. Ja. Das muss doch für dich jetzt, wenn du so lange dich damit rumgeschlagen hast, doch ein fantastisches Gefühl sein, wenn du dann... Das ist auch. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Das glaube ich. Und jetzt geht's nochmal in die Reha demnächst? Jetzt geht's noch in die Reha demnächst und dann den Rest noch abklären. Und dann hoffe ich, dass alles nur noch gut wird. Sensationell. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Ich freue mich sehr über solche positiven Rückmeldungen natürlich auch. Wir hören ja hier so viele traurige Sachen. Schon mit dem Tumor und weil ich so eine Angst vor der OP hatte auch und so, ne? Genau, genau, genau. Weil das war ja schon richtig panisch bei mir. Ja. Weil am Kopf eine Operation natürlich, ist schon heikel. Natürlich, natürlich. Umso schöner, dann so eine gute Rückmeldung zu haben und zu hören, dass es jemandem gut geht nach so einer schweren Operation. Und wenn es mir dann richtig gut geht, ohne den ganzen anderen Nebenschmerzen noch, melde ich mich nochmal und sag, sehr gerne. Jetzt starte ich wieder voll durch. So machen wir es. Hand drauf, ne? Aber sicher doch. Aber sicher. Liebe Christa, dann wünsche ich alles Gute für die Reha und wir hören uns. Alles klar, Domian. Alles Gute, tschüss. Tschüss. So, und weiter geht es mit Luise. Luise ist 89, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Ja. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Luise, du musst den Ton vom Fernseher ganz runterschrauben. Ja, ja. Sonst geht's nicht. Ja, so habe ich es jetzt, ja. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ja. Über was reden wir? Was ist dein Thema? Ja, ich habe gesagt, ein bisschen was, weil lauter Trauriges, ein bisschen was Lustigeres mehr. Ich kann Gedanken übertragen sozusagen, also. Nein. Nicht? ja, ich habe, Schluck auf habe ich, ja? Ja, wenn einer an mich denkt. Und irgendwas sagt, und dann mache ich das, tue ich das so feststellen, schaue ich auf die Uhrzeit, Ja. Und ABC, ja? Und ABC. Ja. Da schaue ich drauf, wie viel Uhr das ist. Ja. Dann zähle ich die zusammen. Zum Beispiel, wenn es 5 und 3 ist, ja? Ja. Dann 5 und 3 die Zeit, das ist 8, ja? Ja. Dann ist das der Buchstabe H. Ah. Und da weiß ich, das ist die Hilde dran. Das ist ja ein ganz ausgeklüngeltes System. Ja, so, also die Vornamen. Bei den Bekannten, die wissen das alles schon. Was? Ich habe nicht gedacht, das klappt, ja. Ich habe es probiert einmal, habe nachher gleich angerufen. Ja? Ja, das stimmt. Mensch, gerade wollten wir dich einladen. Aber was machst du, wenn du jetzt auf einen Buchstaben kommst und meinetwegen auf ein Z und du kennst gar niemanden mit Z? Ja, das ist, aber selten ist das. Das ja, du kennst so viele Leute, irgendjemand ja, findet sich schon. Auch die Firmen, Handwerker und so, da gibt es auch wie Zollhöfer zum Beispiel, ist mit Z. Ne? Natürlich. Das ist ein Handwerker. Natürlich. Also, da kommt die Familiennamen dran, ja. So sind immer bloß die Vornamen, die Bekannten, ja. Und bei den Firmen die Familiennamen, ja. Das ist ja lustig. Das ist ja originell. Die wundern sich alle. Das ist wie Telepathie. Also ich weiß nicht, ich habe halt so eine Gabe, ne. Ich habe das selber ausgeklügelt. Ich dachte, das kann man doch mal feststellen. Bloß schwieriger wird's, wenn jetzt der Zeiger, der große Zeiger, der zwischensteht, zwischen 5 und da muss ich dann eine Buchstaben vorher nehmen. Ah, zum Beispiel das G von ich verstehe, A ja. Und das I. Dann, dann wird's ja? heikel. Da klappt es aber auch dann. Es dauert halt ein und bisschen länger. Ne? Klappt es denn jedes Mal wirklich? Ja, jedes Mal, ja. Ist ja ganz doll. Ja, ich habe das jetzt ausgeklügelt erst ab ein paar Jahre, also 3, 4 Jahre. Und da habe ich schon gesagt, jetzt werde ich im Juni 90, ja? Und da habe ich schon gesagt, also schon angesagt, diesmal wird es was Großes, habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, ja, dich wissen wir, du hast immer prima und alles erraten, da müssen wir gescheit feiern. Sag mal, Luise, hast du denn, ich meine, manche Menschen, das klingt ja so ein bisschen lustig, aber manche Menschen haben ja wirklich so ein bisschen so eine Gabe, ja, dass sie, ja, hast du sowas, so ein bisschen Sittensinn? Ja, also manchmal kann ich schon was feststellen. Ich weiß, voriges Jahr starb mein Mann, da habe ich das auch schon vorausgesagt gehabt. Ach so, mein Mann, ach so. Ja. Wie hast du so gespürt vorher? Ja, das gespürt. Ich habe angeschaut, habe gedacht, Gott, bin ich heimgekommen, habe ich auch geweint, hat der Arzt, ja, voriges Jahr haben recht, ihr Mann lebt keine Woche mehr. Ah, ja. Ich habe das so geschätzt. Er war zwar 85, ja, ja. Aber er hat mit Herz gehabt, der ist leider gestorben heute dann. Nicht? So, aber du hast vorausgesehen schon, ja. Vorausgesehen. Du hast das stolze Alter von 89, wirst bald 90. Ja, im Juni schaffst du es. Im Juni. Wenn nichts dazwischen kommt. Wenn nichts dazwischen kommt, ist natürlich klar. Wie fühlst du dich? Bist du fit noch? Aber so einigermaßen, ja. Naja, super. Es ist immer so, Gelenke machen immer so mit. Natürlich. So, aber geistig so bin ich schon noch da. Lebst du? Ich bin überall in die Clubs noch tätig. Ich tue auch, wie der Mann sagte, Dexen du mich auch, ja. Ah, Weihnachtsfeiern werde ich eingeladen, ne? Sehr gut. Und alles noch. Sehr gut. Dann mache ich noch was mit immer, ne? Wohnst du noch in einer Wohnung oder wohnst du ja, in einem Altenheim? Ich bin allein jetzt in der Wohnung. Ich habe 2 Kinder, ja. Ja. Aber die besuchen mich schon, ja. Und jetzt kriege ich die 2. Urenkelin, da freue ich mich schon. Also Urenkel, ja. Ich weiß nicht, was ist, da freue ich mich schon drauf. Das ist ja super. Ne? Dass ich das noch erlebe, ne? Deine Kinder müssen dann ja auch schon ordentlich alt sein, ne? Ja, mein Sohn, der ist 61, ja, ja. Und meine Tochter ist 59, ja. Ah ja, das geht ja noch. Ja, das geht schon. Naja, aber die machen ja schon Einkäufe und so weiter alles. Also ich sag ja, ich schaue jeden Tag, das ist schon jetzt die Jahre, sag ich, Mensch, den Domian musst du anschauen. Lass ich alles stehen und liegen und schau mal das dann an. Dann bist du auch so eine richtige Nachtschwärmerin, ja, ne? Ja. Also nicht früh schlafen gehen und so. Ja, nein, ja. Ich schlafe nicht zu fest, ne? Ich verstehe. Ja, aber ich schaue immer an, der hat gesagt, prima Sendung, habe ich gesagt, wirklich wahr. Das freut mich. Das freut mich. Hast du denn vielleicht noch einen Tipp für andere Zuschauer und Zuhörer? Ja, ich sag, vielleicht ist noch jemand da, der das auch sowas ähnliches hat, ein bisschen so Gedanken übertragen. Genau. Dazu. Vielleicht gibt's was. Vielleicht gibt's sowas. Aber nee, ich wollte von dir noch einen Tipp, wie man so schön fit und fidel bleibt ins hohe Alter. Hast du da ja, einen Tipp? Ja, ich viel Alter, also Arbeit auch, ne? Ja. Als Kind, ich bin ja vertrieben worden, ne? Ja. Über den Krieg, ne? Viel mitgemacht habe ich auch, ne? Ja, das glaube ich. Und so weiter. Und Arbeit, wissen ja, zuletzt war ich im Büro, ne? Also ja. Zuletzt habe ich mich nicht so geplagt, aber wie ich juck war, ne? Aber schon festzuhalten. Wahrscheinlich immer rege bleiben, ja, ne? Sonst geistig da, ne? Genau. Rätseln und viel lesen, ne? Genau. Einen Haufen, alles voller Bücher da. So, meine liebe Luise, ja. Meine Sendung ist gleich rum. Es war mir eine Ehre, ja, dass du angerufen hast. Freut mich sehr. Ich wünsche euch alles Gute zu eurer prima Sendung. Sehr nett, Dankeschön. Dankeschön. Ihr ganzen Team, ja? Und ich hoffe, dass das ein ganz toller Geburtstag wird im Juni, ja, der 90. Ich hoffe, dass man erreicht, dass nicht dazwischen kommt. Dass nicht dazwischen kommt, genau. Also alles Gute. Alles Liebe, Luise, tschüss. Ja, tschüss. In der Technik Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit der freien Themennacht.